uns die Fürsterstimme gerade erzählt hat, ist es wieder soweit. Es ist Zeit für Ampere auf SRF Virus. Das heisst, eine knappe Stunde, der Feineste, wo elektronische Musik jenseits vom Tellerrand zu bieten hat. Manchmal verträumt, mal nach vorne, immer kompromisslos, aus der Alpennation und dem Rest der Welt. Der Inhalt dieser Show oszilliert irgendwo zwischen House, Bass, Broken Beats und Techno. Hand erlesen von der Ampere-Redaktion. Treiben die Rhythmen von Yesteryear oder übermorgen verschmelzen mit nordischer Melancholie sowie Qualitätsmusik aus der Schweiz. Nicht vergessen, wir sind mit Ampere auf Spotify vertreten. Folgt der wöchentlichen Playlist und der Sammelplaylist für Vibes jenseits von Basic. Ich bin der Benny und wünsche viel Spass mit einer neuen Folge von Ampere, hier auf SRF Virus. Der Schweiz gestartet, das Luzerner Trio Wavering Hands kanalisiert auf Science, der innere Goth. Mehr von den Typen gibt es auf ihrer EP aus dem 2018 auf dem Zürcher Label Lux Records. Weiter geht's mit irgendetwas zwischen Trance, Acid und Tech House, das ist Life Sciences Division mit WeToad auf dem momentanen Hype-Label Salt Mines. Thank you. Wir ballern hier hinten aus dem System. Der Lemonic, seines Zeichen Radiohost bei den Kollegen von Couleur 3, ist ein krasser DJ und, man merkt es, ein krasser Produzent. Bei den namensgebenden Stabs, dem Kickgewummer und dem satten Bass werden keine Gefangenen genommen, auf jeden Fall nicht auf dem Dancefloor. Nochmal ein bisschen weniger kryptisch, das ist Lemonic mit Stab auf dem Bieler Spezi-Label Creaked Records. SRF Virus. Nozzle alles können. Der LCP aus Bern betreibt drei Labels, organisiert regelmäßig Sessions in der Ritual, hostet eine Sendung auf dem Berner Kultursender Rabe und jetzt produziert er auch noch ziemlich krasse Tracks. Die Scheibe ist auf dem Freiburger Label Strecke rausgekommen, wo wir bestimmt schon jede Platte gespielt haben hier bei Ampere. Wer mehr vom LCP wird hören, checkt am besten seine letzte Scheibe Access Change aus, die vor ein paar Monaten auf seinem eigenen Label Rest rausgekommen ist. Ampere Certified. Zu einem von meinen persönlichen Favorites hier in diesem Podcast. Mood par excellence versprüht der Artist Kauten hier mit dem Track Iodine. Rave-Material für die ganz späten Stunden. this. This is good. Like this. This is good. Elektronisch und kompromisslos. Okay, noch mehr Sounds aus Freiburg. Okay, wieder auf Strecke. Okay, wieder im Bang. Nach dem LCP ist jetzt Ivy am Start. Leider bleiben weitere Infos aus. Spielt eigentlich keine Rolle, weil der Tune ist für. Okay. This is good. Like this. Like this. Like this. Like this. This is good. Like this. This is good. Like this. This is good. Like this. This is good. Like this. This is good. Like this. This is good. Like this. This is good. Cineastisch und perfekt für einen nächtlichen Spaziergang im fein gestreuten Dunst vom Herbst. Der Tune heisst Rainy Mood und er kann kaum treffender heissen. Der Artist Eva 808 wohnt in Stockholm, kommt aus Reykjavik und liefert Dubstep à la Skandinavien mit feiner Perkussion und Sounddesign. Kleine Vorschau für Ellenbogen verrückte Bassliebhaber und Liebhaberinnen gibt es nächste Woche eine Sendung, die sich komplett solchen Klängen widmet. Show und der Hotz schalten einen Gang auf und das nicht nur wegen dem Tempo. Zwei ganz unterschiedliche Charaktere kommen hier auf deren Nummer namens True zusammen. Während der Hotz eher ein bunter Techno-Typ ist, kennt man Laurel Halo mehr von experimentellen Projekten auf Hyperdub. Zusammen liefern sie festivaltaugliches Material ab und wir nehmen das natürlich mit Handkuss. Ampere Certified. Sache. Und nicht vergessen, all die Perlen setzen wir euch in unsere wöchentlich aktualisierte Playlist auf Spotify. Folgt der für All Things Ampere. Insta-Story gesehen hat, ist nicht um den Tune herumgekommen. Das ist Arcadia von Babylon. Niemand weiß wirklich, wer hinter dem Pseudonym steckt. Gerüchte besagen so vieles. Verifiziert ist aber nichts. Spielt unserer Ansicht aber auch keine Rolle, weil Tune bleibt Tune. Das Debüt ist erst vor kurzem rausgekommen, macht aber seinen Job definitiv richtig. Acid und Elektro treffen hypnotische Vertrautheit und Zugänglichkeit. noch mehr Musik aus der Schweiz. Um ehrlich zu sein, bei dieser Menge an Qualitätsmusik aus der Heimat ist das aber auch nicht schwierig. Liebe geht raus, Down South nach Genf, das ist Wave mit L'Huile de Verven, unserem Lieblingstune von seiner neuen EP. Zarte Breaks und 90er Nostalgie treffen genau ins Schwarze. Das Ganze ist auf dem Label Brainwaves gelandet. Big Shout und Beaucoup d'Amour. vor dem Schluss zeigt uns der Baslerin Honoré, wie zartfühlige Techno geht. Die vielfältig talentierte Grafikerin, Produzentin und DJ hat schon zwei Scheiben auf dem Label vom Radio Slave namens Rackets veröffentlicht und man munkelt, dass der Streak noch lange nicht vorbei ist. Falls sie auf dem Line-Up von ihrem Vertrauen steht, definitiv angehen. Absolutes Favorite-Material und natürlich Ampere Certified. Ampere. Elektronisch. Immer handpflückt. Verabschieden wir uns nach einer weiteren Sendung Ampere hier auf SRF Virus. Danke, dass ihr dabei gewesen. Nächste Woche geht es weniger träumerisch und ein bisschen direkter zur Sache. Wir stellen den Fokus auf 140 BPM und alles im Dunstkreis davon. Falls etwas durchs Raster geht, findet ihr die Tracklist immer online und als Playlist auf Spotify. Gebt Virus auf den Socials einen Shout und wir freuen uns bereits auf nächste Woche. Ich bin der Benni und das ist Ampere auf SRF Virus.